Die Sachlage ist die: Schwerkranke Menschen, die mit Cannabis ihre Schmerzen lindern, können ins Visier von Ermittlern geraten. Verschreibungspflichtige Präparate mit einem Cannabis-Wirkstoff sind in den Apotheken immens teuer, Cannabisblüten auch nicht gerade preiswert und die gesetzlichen Krankenkassen übernehmen in der Regel nicht die Kosten. Sie können bei teils über 1000 Euro im Monat liegen. Entscheiden sich die Patienten dann für den billigen Eigenanbau von Hanfpflanzen, müssen sie wiederum mit Ermittlungsverfahren rechnen. Das ist strafbar nach dem Betäubungsmittelgesetz. Ein Teufelskreislauf für Schwerkranke, denen andere Schmerzmittel nicht mehr helfen, die austherapiert sind. Deshalb ist die Initiative der Bundesdrogenbeauftragten löblich und längst fällig, ihnen zumindest finanziell zu helfen. Auch für die Krankenkassen wäre es eigentlich ein längst fälliger Akt, für solche Produkte zu zahlen. Es geht schließlich nicht um die Kosten für den Freizeitjoint im Coffeeshop. Umso besser also, wenn die Bundesregierung nun Klarheit schafft. Das sollte sie allerdings auch dringend, was den Anbau von Hanfpflanzen zum medizinischen Eigenbedarf betrifft. Denn Gerichte haben in der jüngsten Vergangenheit Schwerkranken erlaubt, was sie anderen chronisch Kranken verweigert haben. Und das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte wittert offenbar Cannabis-Missbrauch und ist gegen das entsprechende Urteil vorgegangen. Die Cannabis-Freigabe für schwerkranke Menschen ist wichtig und richtig, die komplette Legalisierung von Hasch und Marihuana mitnichten. Denn wenn erst einmal süchtig, müssen vor allem junge Konsumenten mit psychischen und physischen Schäden rechnen. Das ist ebenso wissenschaftlich belegt wie der medizinische Nutzen bei Kranken. Legalize it. Die Diskussion über die kontrollierte, allgemeine Freigabe von Cannabis war und ist daher überflüssig.